dem Titel Nahrungskonkurrenten des Menschen. Und um 12.05 Uhr können Sie im Schulfunk für alle eine Sendung zu der Frage den Atomkrieg überleben hören, die sich mit dem Zivilschutz in Hamburg beschäftigt. Soweit der kurze Überblick. Gutes Wasser in ausreichender Menge ist heute ganz allgemein schon keine Selbstverständlichkeit mehr. Was kann gegen Verunreinigung des Wassers getan werden? Was treibt den Wasserpreis immer mehr in die Höhe? Dazu jetzt die folgende Sendung. Los hier, Mann! Ist das eine Art, so irre zu klingeln? Kann natürlich sie nicht fliegen, oder? Überhaupt, wer sind Sie denn und was wollen Sie? Krause. Inspektor Krause von der Wasserpolizei. Sind Sie Frau Jotzke? Na klar, das steht doch am Türschild. Ja, was wollen Sie denn von uns? Ich muss mich leider mal bei Ihnen in der Wohnung umsehen und ein paar Fragen stellen, Frau Jotzke. So. Und wer gibt Ihnen das Recht dazu, wenn man sich mal erkundigen darf? Das Gesetz, Frau Jotzke. Genauer gesagt, das zweite Ergänzungsgesetz zum Wasserzuteilungsgesetz vom 17. Oktober 1989, Paragraph 12, Absatz 1. Laut diesem Gesetz ist den Beamten der Wasserpolizei jederzeit Zutritt und Auskunft zu gewähren, wenn dies in Ausübung ihrer Kontrollfunktion erforderlich ist. Bitte überzeugen Sie sich selbst, Sie können den Gesetzestext hier nachlesen. Ach was, das macht ja auch nicht angenehm. Also los, kommen Sie schon rein. Darf ich mal Ihre Küche sehen? Bitte, wenn es unbedingt sein muss. Hier. Frau Jotzke, kommen Sie doch mal einen Augenblick her, ja? Was ist denn das hier? Hm? Na, was wird das schon sein? Mein Geschirrspüler nehme ich an. Oder haben Sie so eine Musiktruhe? Frau Jotzke, ich warne Sie. Dieser schnippische Ton ist hier völlig fehl am Platz. Vor allem für jemand, der wie Sie seit einem Vierteljahr regelmäßig sein monatliches Trinkwasserlimit bei weitem überschreitet. Ich? Was? Nicht, dass ich wüsste. Ich trinke überhaupt kein Leitungswasser und mein Mann auch nicht. Da muss Ihr Zähler einen Defekt haben. Das gibt's doch gar nicht. Nein, Frau Jotzke. Unsere elektronischen Fernwasserzähler sind absolut narrensicher. Irrtum völlig ausgeschlossen. So? Na, dann kann ich mir das aber nicht erklären. Aber ich, Frau Jotzke. Hier, Ihr Geschirrspüler ist nicht an die Brauchwasserleitung angeschlossen, wie es Vorschrift wäre, sondern an die Trinkwasserleitung. Na, kein Wunder, dass Sie jeden Monat 1000 bis 1500 Liter zu viel auf dem Zähler haben. Ach nein, am Trinkwasser ist er angeschlossen? Ja, ja. Muss mein Mann wohl ein Versehen passiert sein. Wissen Sie, wir haben doch vor einem halben Jahr die Küche neu gemalt. Da musste ja der Spüler erst mal raus und nachher hat ihn mein Mann selbst wieder... Da, wirklich, Herr Inspektor, das kann nur ein Versehen gewesen sein. Davon habe ich überhaupt nichts gewusst. Aha, natürlich. Sie scheinen überhaupt sehr vieles nicht zu wissen, Frau Jotzke. Zum Beispiel ist es Ihnen offenbar ebenfalls unbekannt, dass es vom Gesetz ausdrücklich untersagt wird, Balkonblumen zu gießen. Doch, Herr Inspektor, das weiß ich natürlich. Aber warum tun Sie es dann trotzdem? Ich? Aber Herr Inspektor, ich... Na ja, hören Sie doch auf. Ich habe Sie doch vor 10 Minuten von der Straße aus selbst dabei beobachtet, wie Sie Ihre Geranien bewässert haben. Und womöglich auch mit Trinkwasser, wie? Nein, nein, Herr Inspektor, bestimmt nicht. Ich habe nur Brauchwasser genommen und auch da nur ein paar Tröpfchen. Ich schwöre es Ihnen. Gesetz ist Gesetz, Frau Jotzke. Und Blumengießen, Rasensprengen und Wagenwaschen ist eben nun mal verboten. Und zwar nicht aus Schikane, wie Sie vielleicht meinen, sondern weil wir es uns einfach nicht leisten können, für solche nebensächlichen Dinge Wasser zu vergeuden. Nicht mal Brauchwasser. Merken Sie sich das? Ja, Herr Inspektor. So. Und jetzt möchte ich noch mal das Badezimmer sehen. Da drüben nehme ich an, ja? Moment, da können Sie jetzt nicht rein. So. Warum denn nicht? Ach, wissen Sie, das sieht so fürchterlich unordentlich aus. Ich hatte noch keine Zeit zum Aufräumen. Das stört mich nicht. Ich, Ich will noch rasch mal einen Blick reinwerfen. Ah, sieh mal einer an. Herr Jottke, wenn ich richtig vermute. Gestatten? Krause von der Wasserpolizei. Ja, angenehm. Entschuldigen Sie bitte, dass ich... Da gibt's nichts zu entschuldigen, Herr Jottke. Das Maß ist voll, nach all dem, was ich zuvor schon feststellen musste. Was haben Sie eigentlich dabei gedacht, sich an einem Samstag in die Badewanne zu legen? Sie wissen doch ganz genau, dass Sie mit dem Anfangsbuchstaben J nur am Dienstag dran sind. Ja, Herr Inspektor, ich mach das ja auch sonst nie, aber... Und damit Sie sich das etwas besser merken, bin ich leider gezwungen, eine Anzeige wegen Wassermissbrauch zu schreiben. Um Himmels Willen, Herr Inspektor, das doch nicht gleich eine Anzeige, dann kämen wir ja sofort in die Wassersünderkartei und ich verspreche Ihnen, es kommt nie... Schön. Dann will ich es für diesmal noch bei einem Bußgeld belassen. 500 Mark, der Bescheid wird Ihnen zugeschickt. 500 Mark? Bloß wegen einmal falsch baden, aber Herr Inspektor... Tut mir leid, Herr Jottke, da gibt's nichts runter zu handeln. Wir müssen jetzt mal scharf durchgreifen, damit dieser ständige Wassermissbrauch aufhört. Na, stellen Sie sich doch mal vor, wo wir hinkämen, wenn jeder so handeln würde wie Sie. Unerlaubt baden, Blumen begießen, Geschirr mit Trinkwasser spülen und so weiter und so weiter. Ja, da würde doch übermorgen unsere ganze Wasserversorgung zusammenbrechen. Na, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Kann man sich das wirklich vorstellen, dass es irgendwann, ob nun 1989 oder im Jahr 2000 oder irgendwann sonst in der Zukunft, solche Zustände geben wird? Rationierung des Wasserverbrauchs, eine Wasserpolizei, die darüber wacht, zweierlei Wasserleitungen in jeder Wohnung für Brauchwasser und Trinkwasser? Sicher, heute mag uns das noch alles völlig utopisch erscheinen, aber auch hier kann man sagen, die Zukunft hat schon begonnen. Mist. Was ist denn los? Steht was Unangenehmes in der Zeitung? Das kann man wohl sagen. Heute Nachmittag wollte ich doch das Wasser in unserem Swimmingpool wechseln. Na endlich. Das hättest du schon längst tun sollen. Man mag ja gar nicht mehr reingehen, so voller Algen und Dreck, wie die Brühe schon ist. Ja, tatsächlich. Das hätte ich schon längst tun sollen. Jetzt geht's nämlich nicht mehr. Was? Wieso denn nicht? Hier, da steht's. Anordnung von der Stadtverwaltung. Wegen Schwierigkeiten in der Wasserversorgung ist es ab sofort untersagt, Rasen zu sprengen, Autos zu waschen und Schwimmbecken zu füllen. Das ist nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Bereits in den letzten Jahren mussten bei länger andauernden Perioden mit zu wenig Regen in manchen Gegenden des Bundesgebiets vorübergehend solche Beschränkungen des Wasserverbrauchs eingeführt werden. Ja, an einigen Orten gab es in besonders trockenen Sommern überhaupt kein Wasser mehr, sodass man die Einwohner vorübergehend aus Tankwagen mit Trinkwasser versorgen musste. Solche Extremsituationen zeigen deutlich, was die meisten Leute sonst noch gar nicht so recht mitbekommen haben. Wasser wird knapp. Nicht erst im Jahr 2000, sondern schon jetzt. Pfui, Teufel nochmal, das ist ja widerlich. Was hast du denn? Gib mir bloß schnell einen Schluck Limo oder sowas. Oder nein, am besten trinke ich gleich einen Schnaps, damit ich diesen fürchterlichen Chlorgeschmack wieder aus dem Mund kriege. Tja, hast du denn etwa Leitungswasser getrunken? Was sonst? Mineralwasser haben wir ja keins mehr da. Ach, dir ist aber auch nicht zu helfen. Das weiß doch jedes Kind, dass man unser Leitungswasser nicht mehr trinken kann. Das musst du doch schon riechen, wenn du morgens beim Waschen den Hahn aufmachst. Ja, schon. Aber wieso haben wir eigentlich schon wieder kein Mineralwasser mehr im Haus? Ich habe doch erst kürzlich eine ganze Kiste mitgebracht. Das hat früher immer mindestens für 14 Tage gereicht. Ja, sicher. Da haben wir es ja auch nur so getrunken. Aber neuerdings muss ich es eben auch schon fürs Kaffeekochen nehmen. Mineralwasser für einen Kaffee? Das kommt doch viel zu teuer. Na klar, es ist teuer. Aber was soll ich denn sonst machen? Mit unserem Leitungswasser geht's jedenfalls nicht mehr. Auch das ist nicht Zukunft, sondern schon Gegenwart. In einigen Städten ist das Wasser, das aus der Leitung kommt, zwar noch trinkbar. Es muss jedoch von den Wasserwerken erst mühsam aufbereitet und durch Zusatz von Chemikalien unbedenklich gemacht werden. Es fehlt also nicht nur an Wasser überhaupt, es fehlt vor allem an gutem, einwandfreiem Wasser. Wie kommt das? Warum wird Wasser plötzlich knapp? Man hat doch früher nie was von Wassermangel gehört, vor 20, 30, 40 Jahren. Wieso reicht's denn dann jetzt nicht mehr? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens. 1939, vor dem Zweiten Weltkrieg, lebten im Gebiet der heutigen Bundesrepublik etwas über 40 Millionen Menschen. durch den Zustrom von Flüchtlingen, den natürlichen Zuwachs und durch den Zuzug von Gastarbeitern und deren Familien hat die Bevölkerung auf knapp 60 Millionen zugenommen. Mehr Menschen brauchen mehr Wasser. Da die Bevölkerung heute um die Hälfte zahlreicher ist als damals, müsste natürlicherweise auch der Wasserverbrauch um etwa die Hälfte gestiegen sein. Tatsächlich hat er aber nicht um die Hälfte, sondern um ein Vielfaches dessen zugenommen. Warum das so ist, erklärt sich leicht, wenn man sich einmal den Haushalt der Familie Jottke genauer ansieht. Herr Jottke unter der Dusche. Seit Jottkes in ihrer Neubauwohnung mit zentraler Warmwasserversorgung leben, baden oder duschen sie fast täglich. Jedes Wannenbad verbraucht durchschnittlich 200 Liter Wasser. Vor 20 Jahren lebten Jottkes in einer Altbauwohnung ohne Badewanne. Damals hatte Herr Jottke auch noch kein Auto, das jede Woche gewaschen worden wäre. Und was Frau Jottke betrifft, so spülte die seinerzeit ihr Geschirr noch von Hand. Heute dagegen? Ein Druck aufs Knöpfchen des Geschirrspülers und alles läuft von selbst. Allerdings auch mit dem 3- bis 4-fachen Verbrauch von Wasser. Der steigende Wohlstand ließ also auch die Wasserzähler schneller laufen. Der Wasserverbrauch in bundesdeutschen Haushalten lag vor 25 Jahren noch bei rund 80 Litern pro Kopf und Tag. Heute sind es bereits durchschnittlich 140 Liter, was sich insgesamt auf fast 4 Milliarden Kubikmeter summiert. Und der Wasserverbrauch steigt weiter. Öfter mal baden und das Auto waschen, das wäre allerdings noch das Wenigste. Noch mehr nämlich hat die wachsende Industrieproduktion den Wasserverbrauch in die Höhe schnellen lassen. Für die Herstellung von 1 Kilo Stahl werden 20 bis 30 Liter Wasser verbraucht. Für 1 Kilo Benzin 80 Liter und für 1 Kilo Zellstoff sogar 400 Liter. Vom gesamten Wasserverbrauch im Bundesgebiet, momentan auf rund 32 Milliarden Kubikmeter geschätzt, entfallen 26 Milliarden Kubikmeter auf die Industrie, 4 Milliarden auf Haushalte und öffentliche Einrichtungen sowie 2 Milliarden auf Gewerbe und Landwirtschaft. Aber selbst das würde der Wasserhaushalt der Natur vielleicht noch verkraften können, hätte man nicht andererseits seit Jahrzehnten dafür gesorgt, dass uns bei steigendem Bedarf immer weniger gutes Wasser zur Verfügung steht. Hier wurde ein Baum gefällt. Wieder ein Baum weniger. Und nicht nur dieser, sondern gleich noch ein paar tausend andere dazu. Ein ganzer Wald muss weichen, weil man Platz braucht für eine neue Autobahntrasse oder für eine Fabrik oder für eine Trabantenstadt. Riesige Waldflächen wurden so in den letzten 25 Jahren abgeholzt. Außerdem hat man Moore trockengelegt und Flüsse durch Staustufen und Uferverbauungen reguliert. Die Folge war, dass in vielen Gebieten der Grundwasserspiegel stark abgesunken ist. Heute gibt es nur noch ganz wenige Großstädte im Bundesgebiet, die ihren Wasserbedarf voll aus reinem Quell- oder Grundwasser decken können. Die meisten sind darauf angewiesen, auch Oberflächenwasser zu nehmen, also Wasser aus Flüssen und Seen. Pfui Teufel nochmal, das ist ja widerlich. Gib mir bloß schnell einen Schluck Limo oder sowas, damit ich diesen ekelhaften Chlorgeschmack wieder aus dem Mund kriege. Das Wasser, das bei Familie Jottke aus dem Hahn läuft, ist höchstwahrscheinlich solches Oberflächenwasser, das erst mit hohen Kosten gefiltert und durch chemische Zusätze trinkbar gemacht werden muss. Oberflächenwasser ist fast nirgends mehr hygienisch einwandfrei. Woher kommt diese Verschmutzung? Wo Wasser verbraucht wird, da entstehen auch schmutzige Abwässer. Wohin damit? Zusammen mit Fäkalien und Abfällen werden sie oft genug einfach in den nächstbesten Bach, Fluss oder See geschwemmt. Auch heute wird immer noch rund ein Drittel der gesamten Abwassermenge ohne vollbiologische Klärung dem Wasserkreislauf wieder zugeführt. Vor 10 Jahren galt dies allerdings noch für fast 2 Drittel der Abwassermenge. Man ist auch schon dabei, den Rest in den Griff zu kriegen, nach dem Motto Kläranlagen bauen oder zahlen. Das heißt, für ungereinigt eingeleitete Abwässer müssen Gemeinden je Einwohner und Jahr steigende Beträge abführen. Andere Verordnungen werden dafür sorgen, dass Haushaltsabwässer von vornherein weniger verschmutzt werden, beispielsweise indem man die Phosphate in den Waschmitteln verringert, die als Hauptursache der Gewässerüberdüngung gelten. Aber die Haushaltswässer sind nur ein Teil des Problems. Die Industrieabwässer machen nicht nur in der Menge sehr viel mehr aus, sie sind außerdem mit viel gefährlicheren Stoffen durchsetzt. Chemikalien, Öl, Blei, Quecksilber, Salze. Kein Wunder, wenn von den rund 70 Fischarten, die es in deutschen Binnengewässern gibt, bereits 52 vom Aussterben bedroht sind. Das gilt für viele Flüsse. Auch für solche, aus denen für Millionen Menschen Trinkwasser entnommen werden muss. Und es gilt schon seit langem ganz besonders für jenen großen Strom, der häufig bereits als Europas Kloake bezeichnet wird, obwohl sich deutsche Männerchöre immer noch fragen, warum ist es allein so schön? Warum ist es allein so schön? Warum ist es allein so schön? Allein so schön? Über diesen Fluss, den man so schön findet, hat der Satiriker Dieter Höss in unseren Tagen ein bitterböses Gedicht geschrieben, in dem es unter anderem heißt, der Rhein ist ganz schön, aber der Rhein ist nicht rein. Der Rhein ist im Gegenteil ganz schön unrein. Der Rhein ist, was Reinsein angeht, ein reiner Rheinfall, ein unrein Rhein, Abfallrhein, Abwasserrhein. Abschaum rein, Spuck rein, Piss rein, Scheiß rein. Ja, verdammt nochmal, so kann das doch nicht weitergehen. Sonst können wir unser sogenanntes Trinkwasser demnächst vielleicht nicht mal mehr zum Zähneputzen verwenden. Da muss doch endlich was geschehen. Genau das predigen Wasserwirtschaftler, Ökologen und Naturschützer schon seit vielen Jahren. Denn Wasser ist erstens nicht künstlich herstellbar, zweitens durch nichts anderes zu ersetzen und drittens lebenswichtig. Wenn Wasser weiterhin so verschmutzt und der Wasserhaushalt durch Eingriffe in die Natur gestört wird, dann muss es in absehbarer Zeit zur Katastrophe kommen. Aufgrund solcher Erkenntnisse hat der Europarat 1968 eine europäische Wassercharta verkündet, in der es unter anderem heißt, jeder Mensch hat die Pflicht, Wasser sparsam und mit Sorgfalt zu verwenden. Jeder Mensch braucht Wasser und hat deshalb Rücksicht zu nehmen auf die anderen Wasserbenutzer. Wer Wasser gedankenlos verschwendet, missbraucht ein Gemeingut der Natur. Hört sich recht feierlich an, das muss man zugeben. Aber wenn es drauf ankommt, tut ja doch niemand was. Diese Kritik stimmt nicht ganz. Es wird schon was getan, viel sogar, aber immer noch zu wenig. Ob und in welchem Umfang Kläranlagen gebaut werden, ist in erster Linie eine Geldfrage. Und da geht es um sehr, sehr viel Geld. Diese Investitionen durchzusetzen, ist Sache der Politiker. Nur leider, die Politiker sind in dieser Frage oft recht unterschiedlicher Meinung. Schon innerhalb der Bundesrepublik ist es schwierig und langwierig, Übereinstimmung zwischen Bund und Ländern zu erreichen. Dabei müssen aber diese Dinge unbedingt international geregelt werden. Denn wie wenig mit nationalen Einzelmaßnahmen auszurichten wäre, zeigt wieder das Beispiel des Rheins besonders deutlich. Der Rhein entspringt in der Schweiz. Auf seinem Weg durch Frankreich und Deutschland nimmt er Nebenflüsse auf, die in diesen Ländern entspringen, und seine Mündung liegt in den Niederlanden. Alle diese Länder müssten sich auf gemeinsame Maßnahmen einigen können und diese dann auch wirklich ausführen, wenn der Rhein davor bewahrt werden soll, aus einem Fluss vollends zum Abwasserkanal zu werden. Aber selbst wenn es unter dem Zwang der Verhältnisse bald dahin kommen sollte, dass überall alles nur Mögliche zum Schutz unserer Wasserversorgung getan wird, wenn wir also auch in Zukunft noch genug trinkbares Wasser haben sollten, so wird doch eine Folge unvermeidlich sein. Was machst du denn da? Ich nehme mir ein Glas Wasser. Warum? Mensch, und deswegen lässt du so lange den Hahn offen? Ja, haben wir etwa im Lotto gewonnen, dass wir uns das leisten können, für nix und wieder nix einen Liter Wasser einfach bloß so wegrauschen zu lassen? Schon gut. Reg dich nicht so auf wegen dem bisschen. Ach, von wegen bisschen? Du verplemperst dauernd viel zu viel Wasser. Auch beim Händewaschen. Was glaubst du, wie sich das bis zum Monatsende zusammenläppert? Heute ist das noch nicht so schlimm. Wasser ist immer noch sehr billig. 1000 Liter Wasser kosten, je nach Wohnort, 60 Pfennige bis 2 Mark. Aber die Kosten für die Gewinnung und Aufbereitung von genügend Trinkwasser und für die Reinigung von Abwässern werden immer höher und damit der Wasserpreis. Vielleicht werden wir eines Tages 60 Pfennige nicht mehr für 1000 Liter bezahlen, sondern für 100 Liter oder sogar nur für 10 Liter. Spätestens dann wird es jedem klar sein, dass sauberes Wasser etwas sehr Kostbares ist. Sauberes Wasser. Eine Sendung der Reihe Gesellschaft und Politik. Bis zum Beginn der nächsten Sendung nun keltische Harfenmusik.